Seine Werkzeuge, Dynamit und Schweißbrenner. Seine Werke, meterhohe Stahlstelen. Der Bildhauer Friedrich Werthmann zum 90. Geburtstag. Stahl, Poesie, Dynamik. Jetzt im Märkischen Museum Witten. Mehr zu unseren Kulturpartnern am WDR3-Hörertelefon. 0221 56789 333. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michaela Rensing. Guten Abend. Unserer Meinung nach gehören die Freien Demokraten in die Mitte des Parlaments. Das spiegelt unsere politische Positionierung wider. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann, ist mit der geplanten Sitzordnung im neuen Bundestag unzufrieden. Der Vorschlag, wie die Fraktionen in den kommenden 4 Jahren sitzen sollen, kommt von der Parlamentsverwaltung. Daniel Pokraka, WDR Berlin. Demnach säße künftig ganz rechts vom Rednerpult die AfD, direkt daneben die FDP, dann die Union, die Grünen, die SPD und ganz links die Linke. So ähnlich war es bis 2013 auch. Die FDP saß immer rechts von der Union. Doch jetzt will sie in die Mitte rücken, nach links von der Union und damit auf Abstand zur AfD. Die endgültige Entscheidung über die Sitzordnung steht noch aus. Entschieden ist dagegen das Datum, an dem der neue Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt. Es ist der 24. Oktober und damit der spätestmögliche Termin, genau 30 Tage nach der Bundestagswahl. Die Fraktion der AfD ist inzwischen um einen weiteren Abgeordneten geschrumpft. Nach Parteichefin Frauke Petry gab jetzt der nordrhein-westfälische Abgeordnete Mario Miruch seinen Austritt aus der AfD-Fraktion bekannt. NRW-Landwirtschaftsministerin Schulze-Vöcking verweigert weiterhin jede klare Auskunft dazu, ob sie noch Miteigentümerin des bäuerlichen Familienbetriebs im Münsterland ist. Die CDU-Politikerin sagte in Düsseldorf, Fragen dazu seien vom Auskunftsrecht des Parlaments nicht gedeckt. In einem schriftlichen Bericht für den Landtag heißt es aber, sie erhalte Pachtzahlungen. Demnach wäre sie Eigentümerin von Grund und Boden. Stefan Lauscher, WDR-Landespolitik. Für die SPD-Opposition ist damit die Sache klar. Wenn der Ministerin der Hof gehört, gäbe es einen Konflikt zwischen den wirtschaftlichen Interessen als Hofbesitzerin und ihrem Amt als oberste Tierschützerin des Landes. Anfang Juli waren heimlich gemachte Videoaufnahmen aufgetaucht, die verletzte und medizinisch offenkundig schlecht versorgte Schweine im Stall des Hofes zeigen. SPD und Grüne haben auch nach wie vor Zweifel, ob ein Bericht des Ministeriums, der Schulze-Vöcking entlastet, wirklich weisungsunabhängig sein kann. Die Ministerin selbst sagt, sie habe keinerlei Einfluss auf den Bericht genommen. Einen Beleg dafür, dass sie es doch tat, haben SPD und Grüne bislang nicht liefern können. Jetzt weitere Meldungen. Der in Deutschland geborene und in den USA forschende Joachim Frank sowie ein Schweizer und ein Brite erhalten den diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Durch ihre Forschungsergebnisse ist es möglich, organische Moleküle dreidimensional zu beobachten. Die EU-Kommission erhöht den Druck beim Thema Lärm. Sie hat Deutschland eine Frist von 2 Monaten gesetzt, um aus allen Ballungsräumen Aktionspläne gegen den Lärm durch Autos, Züge und Flugzeuge vorzulegen. Die Bundeswehr hat die Truppenverlegung vom türkischen Stützpunkt in Şirlik nach Jordanien abgeschlossen. Am Nachmittag landeten 4 deutsche Tornado-Aufklärungsflugzeuge in Jordanien. Hintergrund ist der Streit mit der Türkei um Besuchsrechte deutscher Abgeordneter in Şirlik. WDR aktuell. Aus der Region. Vor dem Landgericht in Duisburg hat ein Prozess gegen 4 mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Fleischermafia begonnen. 70 Verhandlungstage sind angesetzt. Die Angeklagten sollen Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen haben. Martin Höke, WDR Duisburg. Laut Anklage sollen die Verträge mit Schlachthöfen geschlossen haben. Da ging es um die Ausleihe von Billiglöhnern. Diese Aufträge wurden dann zigfach an verschiedene Subunternehmen weitergegeben. Und jedes Mal ließen sich die Firmen dann die fällige Umsatzsteuer vom Finanzamt erstatten. Außerdem wurden für die Billiglöhner keine Sozialabgaben gezahlt. Das ging insgesamt über 7 Jahre. So wurden am Ende rund 20 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben hinterzogen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht fängt es an zu regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 9 Grad. Morgen bleibt es erstmal regnerisch, später wird es dann wechselhaft. Mit Schauern, einzelnen Gewittern und dazwischen auch mal Sonne. Es wird sehr windig. In Dorsten und Reda-Wiedenbrück werden es bis zu 14 Grad, in Krefeld bis zu 15. Und auch am Freitag wechseln sich Schauer und Sonne ab bei ähnlichen Temperaturen. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Hörspiel hier in WDR 3 und das beschäftigt sich heute mit dem Patienten Europa, dem es zurzeit gar nicht gut geht. Aber wir haben Glück, heute eröffnet das Sanatorium Europa, gegründet von Mariola Brilowska und Günter Resnicek. Und darin gibt es vielfältige Therapiemöglichkeiten, sodass die Krankenakte zur Identitätskrise und zum allgemeinen Unwohlsein hoffentlich bald geschlossen werden kann. Gute Unterhaltung. MB001, hier GR009. Hab gerade eine totes Meer-Peeling-Maske auf. Schmink dich ab. Sonderauftrag der EU für Polen. Abhöranlage installieren. Verwanzen ein Sanatorium in Skoszelec. In Skoszelec was? In Skoszelec. In Skoszelec wo? In Skoszelec. Wie heißt es? Europa. Wie Europa? Europa. Was ist Europa? Ein Sanatorium für Europaparlamentarier. Wann geht's los nach Europa? Morgen früh um 7:30. Over. Over and out. Wann kommt eigentlich der Bus? Ich gehe einfach raus und schaue nach. Roman, du holst mich dann, ne, wenn die alle da sind. Ich würde mich dann noch ein bisschen aufs Ohr legen. Natürlich, Adriana. Du musst dich auch um die Einquartierung kümmern. Du musst die Leute so durch die Korridore führen, dass sie den Zustand sehen, wie runtergekommen hier alles ist. Ja. Dass sie ein Gefühl dafür kriegen. Sag ihnen auch gleich, dass nicht alle Flügel bewohnbar sind, sondern nur der Ost- und südliche Teil. Sag denen das. Ja, natürlich. Ich bin Parapsychologe. Du kannst dich auf mich verlassen. João Falcão. João Falcão. Natalia Fuchs. Dobar dan, ja sam stigla. Heinrich Schweinebraden. Ja, guten Tag. Oder Dennis Rattenbaum. Ich hoffe, es geht alles geschmeidig bei dir in der Klinik. Dann haben wir hier Kelemen Kömüwesch. Voyok, Schato, Rayo, Heirol. Sehr klappbunde, bei dem schlafe ich nicht auf dem Zimmer. Charles Oiseau, oui. Das klingt so. Oui, das übersetzt ist Vogel. Vogel. Oui. Nina Braun. Kala, bei Kala. Bitte? Hauskatutustua. Können Sie das bitte nochmal? Hauskatutustua. Also unsere Arbeitssprache hier ist ja Deutsch, Frau Braun. Freut mich sehr. Und zum Schluss Paulina Katzenberger. Ja, hier drüben. Ich bin ziemlich aufgeregt. Gut, dann kommen Sie doch mal bitte alle mit. Ich hasse die Busfahrt. Das ist aber ein schönes Gelände. Fino Orsal wollte ticken. Begrüßen Sie bitte mit mir, Frau Dr. Professor Nostrowska. Also, herzlich willkommen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Meine Damen und Herren, ein anständiges und erbauliches herzlich willkommen in meiner Heilanstalt. Ich gehe davon aus, Sie wissen, warum Sie hier sind. Ja, Gesundheit zum Teilweise. Sie wissen nicht, warum Sie hier sind? Ja. Die Entgenderisierung, die Digitalphobien, die sich ausgebreitet haben, die intrapsychischen Grenzaufweichungen, die Sie alle tagtäglich erleben, haben dazu geführt, dass Sie großenteils nicht mehr imstande sind, uns in einer Weise zu vertreten, wie es angemessen wäre. Und daher haben Sie die Verpflichtung, sich hier bei mir warten zu lassen. Also, in diesem Sinne, sind Sie alle schon Fuß gewaschen und... Danke für die nette Begrüßung. Füße waschen? Ein freundliches Om für schönes Haus. Grüß Gott. Adriana, was ist denn mit der Carola Riveros, ihr Hundgeburt? Du hast die doch alle durchgewunken und die war fest angemeldet? Die war fest angemeldet, aber in dem Bus scheinbar nicht dabei. Ist sie denn ein Dringlichkeitsfall? Moment mal, ich höre da ein Motorengeräusch. Es kommt ein Wagen die Allee hinaufgefahren. Beeilung bitte! Das Taxi zahlen Sie selber, ja? Das hier das Sanatorium? Sind Sie Carola Riveros, die Hundgeburt? Sie haben jetzt schon angefangen, hier an Ihrer Sonderstellung zu arbeiten. Wir brauchen die große Ganzheit der Liebe. So durchschnittlich wie 50% aller Europaparlamentarier. Das ist die Tendenz, die Europa dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Ohne uns, wenn Sie Ihren Job irgendwann noch mal ordentlich machen wollen, dann werden Sie sich verändern. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische. Wo geht's zu den Storchennestern? Storchennester, ja, Moment, da kümmere ich mich drum. Wir sind die Techniker von Europaparlament. Haben Sie für uns ein Zimmer? Ich weiß von nichts. Doch, wir sind doch vom Europaparlament geschickt worden. Sie haben diesen Eilbrief bekommen. Herr Bunde, haben wir einen Termin mit Techniker? Techniker? MB001. Hast du was gehört? Ich weiß das nicht. Und das ist GR009. Um welche technischen Geräte geht es denn? Eine Lautsprecheranlage muss gewartet und auf den neuen Stand gebracht. Die ist wichtig. Die brauchen wir dringend. Ja. Kommen Sie mit durch. Das muss schon in Ordnung sein. Moment, ich zeige Ihnen meine Technikräume. Souterrain rechts, Enthaarung, Behaarung, Rasuren, Peeling, Salon der Schönheit, Zimmer des Ayran-Sextetts, genderübergreifend. Voraussetzung, Zulassung für hormonelle Therapie. Souterrain links, Sprachkurse, Geriatrie, lobotomische Akupunktur bei Diagnose Stottern, ausländischer Akzent, Schiefsingen. Souterrain geradeaus. Der Ausschilderung ist zu folgen. Souterrain Untergeschoss, technische Einrichtungen, Betreten verboten. So, dann kommen Sie mal rein, bitte. Nostrowska, ist ein paar Formalia, Geburtsdatum? Ja, ich bin ja Europaparlamentarier, wissen Sie das eigentlich? Ich hab's mir fast gedacht. Vielleicht erzählen Sie mir ein kleines bisschen, was zu sich... Bei mir, seit ich Also Sie sehen, ich habe schon Schwierigkeiten, mich klar auszudrücken, weil ich gerade in einer Stresssituation bin. Ja. Weil ich eine Fehldiagnose erhalten habe. Bei mir wurde Krebs diagnostiziert und ich wurde entsprechend behandelt. Das volle Programm, also Bestrahlung, Chemotherapie, Strahlentherapie. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass ich gar keinen Krebs hatte. Und was ist jetzt das Problem? Das hat mich natürlich beides bestürzt. Es gibt natürlich einen Aufregungspegel, wenn man eine Krebsdiagnose erhält. Und wenn einem dann noch gesagt wird, dass das alles eigentlich umsonst war, hat mich das wirklich in eine existenzielle Krise gestürzt. Meine Ehe ist kaputt gegangen. Das Verhältnis zu meinen Kindern ist extrem gestört. Die wollen mich nicht mehr sehen, weil sie glauben, ich erzähle den Märchen. Das Verhältnis zu meinen Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz ist vollkommen zerstört. Ich bin auch nicht mehr richtig in der Lage, meine Aufgaben als Schulsportgerät im Normierenmaßoptimierer aufzunehmen. Ich muss und möchte hier gerne rauskriegen, ob ich das Problem nicht auch durch eine Geschlechtsumwandlung lösen kann. Okay, ich sag Ihnen mal ganz klar, Sie werden sich hier unterordnen. Ja? Mhm. Und Sie werden es zulassen, dass vielleicht ganz andere Wahrheiten, auch durch Suggestion, deutlich werden. Ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie noch nicht sehen können alleine, wofür Sie mich brauchen. Mhm. Ich zeige Ihnen Dinge, die Sie alleine nicht sehen können. Und dazu kann zum Beispiel eine Geschlechtsumwandlung gehören. Ja? Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich fühle mich extrem schwach. Ich fühle mich komplett verunsichert in jeder Art von Kommunikation. Alkohol, Tabletten? Alkohol, ja. Alkohol hat auch noch... mindestens 4 Liter Rotwein am Tag. Sie werden hier gleich ein paar Formulare unterschreiben müssen, unter anderem, dass wir hier, die Tür ist zu, wenn Sie hier drin sind. Ach. Die Tür ist zu, Das wusste ich vorher nicht. Ja, kein Alkohol, keine Tabletten, beziehungsweise alles unter direkter Rücksprache mit mir. Dann zu therapeutischen Zwecken, zum Beziehungsaufbau. Manchmal schafft man es auch über Akupunktur, die zwei Hirnhälften zu verwechseln. Aber ich vermute, dass bei Ihnen eine ganze Menge im Argen liegt, von dem Sie noch gar nichts wissen. Sie müssen den Gedanken zulassen. Vorher fange ich gar nicht an, mit Ihnen zu arbeiten. Kann aber auch sein, dass Sie gleich rausgehen aus diesem Raum und sagen, ich bin noch nicht bereit und noch nicht weit genug, um diese Art Behandlung jetzt zu beginnen. Ich frage mich gerade, ob das nicht schon Therapie genug ist für mich, ob ich nicht die Rückfahrt gleich buche. Nee, ich habe den Eindruck, Sie sind ein Mensch, der gerne das letzte Wort hat. Das habe jetzt aber mal ich. Und ich würde sagen, beenden wir es hier, ne? Auf Wiedersehen. Darf ich mich trotzdem von Ihnen noch verabschieden? Nein. GR009, lass uns gleich mit dem Bericht anfangen. Over. MB-001 ist doch noch gar nichts installiert, verdammt. Mir geht das alles viel zu schnell. Mich sticht der Storch in diesem Keller. Ich muss erst mal an die frische Luft. Wo ist mein Zeisfeldstecher? Over. Der 009. Wer schreit denn da? Over. Es ist dieser Schweinebraten, glaube ich. Over. Heinrich, over. Lass uns lauschen. Hallo, hallo, Sie da hinten, hallo, hallo, können Sie mir bitte helfen, hallo. Meinen Sie mich, Herrn Dr. Klabunde? Bitte sagen Sie mir, wann fährt der nächste Bus? Herr Schweinebraten, der schnellste Weg hier raus ist immer noch der mit dem Taxi. Ich nehme jetzt mein Telefon und rufe uns ein Taxi. Schauen Sie einmal hier auf mein Telefon. Ja. Und folgen Sie mit Ihren Augen. Sehen Sie, hier ist schon die Rufnummer vom Taxiunternehmen. Sehe ich, ja. Und jetzt wollen wir einmal die Nummer wählen. Können wir uns währenddessen vielleicht auch schon zum Ausgang bewegen? Ja, aber natürlich. Wir sind doch auch schon unterwegs, Herr Schweinebraten. Wir sind jetzt gerade auf dieser herrlichen Brücke über den dahinfließenden Bach. Und dort hinten wiegen sich sanft die Weiden im Abendwind. Und sehen Sie, wie schön die Sonne hinter dem Regenbogen untergeht. Schauen Sie nur auf das Telefon. Schauen Sie mit Ihren Augen dem Telefon. Alles ist in Ordnung. Lassen Sie sich einfach in den Rücksitz des Taxis sinken. Sie können jetzt friedlich einschlafen. Nun habe ich für Sie ein spezielles elektronisches Mantra. Stellen Sie sich ein Europa vor, wie ein Wohlfühlschiff, das sanft durch die Wellen gleitet. Die Möwen kreischen sanft und der Schweinebraten hat endlich Ruhe. Auf diesem Wohlfühlschiff kann man jedem vertrauen. Denn das, was Europa zusammenhält, ist das Vertrauen. Richtig, Herr Schweinebraten. Sie sind genau auf dem richtigen Dampfer. Kannst du diesen Bericht jetzt schreiben? Bitteschön. Ja, aber ich wollte eigentlich gerade mit meinem Zeiss-Feldstecher losziehen. Nee, ich schreibe jetzt keinen Bericht. Du schreibst den Bericht. Du wolltest nicht, dass wir das zusammen machen? Ich will auch nicht zusammen wohnen, dann bitte jetzt. Bericht. Ankunft nach Plan. Das Sanatorium liegt außerhalb der Stadt, in einer großzügig ummauerten Parkanlage. Das Gebäude selbst ist weitläufig und nach Art westpommerscher Herrengüter in Haupt- und Seitenflügel unterteilt. Auf dem Dach 5 Storchenhorste, 4 davon belegt. Ein 6. Horst findet sich im Vestibül. Damit kommen wir problemlos aus. Abgleich mit den vorhandenen Plänen folgt. Einlassung. Bei Bezug des Zimmers festgestellt, dass versehentlich keine Einzelzimmer zugeteilt worden sind. MB-001 äußert deutlichen Vorbehalt, dem GR-009 sich anschließt. Bitte schnellstens um Prüfung für Neuverteilung. Inventar, Kontrolle, Technikraum. Soweit alle Materialien vorhanden. Außer der bestellten 50 Stück 20 mm 6400 Hertz Pizzoscheiben befindet sich ein 12er Satz pizzogeramischer Kontaktmikrofone vor Ort. Kein Hinweis darauf, wo diese zum Einsatz kommen könnten. Bist du jetzt fertig? Ich bin fertig. Okay, pass mal auf, ich habe für dich da deine Kabuff gefunden. Da kannst du mal umziehen mit deiner Pizzoscheibe. Parterre, Empfang, Leitung, Organisation, Parterre rechts, elektronische Mantras, Gebiete, Phobien, Süchte, Depressionen, Parterre links, Yogasaal 1, Yogasaal 2, Anwendung, Schlaf, Persönlichkeits-, Sexualstörungen, neurolinguistische Hypnose bei Rauchern. Alle Parlamentarier begeben sich umgehend in die Yogasäle. Alle Parlamentarier begeben sich umgehend in die Yogasäle. Oh, wo sind die? Wo sind die Matten? Dort. Die Yogamatten befinden sich in den gekennzeichneten Yogamattenschränken. Roman. Komm mal kurz. Alle Parlamentarier holen sich Yogamatten. Ja, da eben, meine Braten. Ja. Mit dem hast du da eben gesprochen? Ja. Was ist dein Eindruck? Puh. Alle Parlamentarier legen sich rücklinks auf die Yogamatten. Ich glaube, im Grunde genommen ist er ein Abgeordneter gefangen im Körper eines Mannes. Ich bin auch gefangen. Schiebst du mir mal gerade die Flasche rüber? Riesling oder ein bisschen Chardonnay? Nein, das andere. Luft einhalten. Halt wohl. Jetzt hör auf. Den Schnaps. Ach, entschuldige. Du weißt, dass ich trotzdem meinen Job gut mache. Ist es nicht so? Du weißt es doch. Dann gib doch endlich die Flasche mal rüber. Naja, hier ist sie doch schon. Alle Parlamentarier klappen ihre Knie nach außen und legen ihre Fußsohlen aneinander. Wer hätte das gedacht? Dass Europas Krise dazu führt, dass wir beide uns irgendwie näher kommen. Heben die Arme vorne nach oben. Also wir müssen, glaube ich, heute diesen Tag fertig machen, oder? Wie viele sind gekommen im Bus? Keine Ahnung, 20, 25? Mit dem nächsten Ausatmen legen die Parlamentarier... Noch stimmen die Zahlen, glaube ich. Hast du das überprüft? Ich? Zahlen? Weil du dir das als Parapsychologe leisten kannst. Ich aber, ich bin hier die Chefin. Die brauchen doch ein Aufnahmegespräch. Fahren mit der Nasenspitze ganz fein. Heute noch? Einer stehenden 20. Die Indikation ist doch noch gar nicht klar bei allen. Der eben, der ist ja, vielleicht aber morgen sie wieder weg. Können Sie doch erstmal aufnehmen und morgen waschen, legen, alles. Das hat wirklich nichts mit Yoga zu tun. Das ist. Aber kannst du das nicht übernehmen, die Stunde? Beim Einatmen satt denken und beim Ausatmen also, nahm denken. Wir zeigen Ihnen die Zimmer und dann sollen die erstmal die Disco sauber machen. Und wir sitzen hinter der Scheibe und gucken uns den ganzen Pump an. Ja, Sie können mich nur nicht verstehen, weil die anderen so laut atmen. Kellerman, Sie müssen auch atmen. Also ohne Atmung geht's nicht. Er kann nicht atmen. Jeder kann atmen. Er kann nicht atmen. Warum machen wir jetzt nicht einfach mal kurz ein bisschen Yoga? Na, ich kann Yoga nicht ab. Ich kann es mir auch nicht angucken. Immer verstecken sich heutzutage alle hinter Yoga, statt einfach mal wirklich sich nahe zu kommen. Ich will dich nicht unterbrechen, aber jetzt guck doch noch mal eben, wie die Hundgeburt versucht, ihr Bein gerade hochzukriegen. Es ist auch ein Privileg, dieser Job. Eigentlich ist es auch wirklich ein Spaß, du hast ja schon recht. Sie sind doch auch Yogalehrer. Können Sie so? Machen Sie das weg. Machen Sie weg, bitte. Reißen Sie Kabel weg. Was machen wir jetzt? Atmet nochmal tief ein. Haltet die Luft und stellt euch vor, ihr seid ein Hund. Jeder denkt jetzt in seiner Sprache Hund und spricht es aus, wenn ich sage los. Und jetzt. Hund. Hund. Goira. Zusammen. Kind. Goira. Gut. Bess. Hund. Goira. Wow, wow. Und nun schiebt das Gesäß weit hinten nach oben. Die Fersen versuchen, den Boden zu erreichen. Sie drehen leicht nach innen. Ja, macht die Beine stark. Und jetzt bringt die Knie zum Boden und atmet aus. Und jetzt dürft ihr alle noch mal bellen. Schön. So. Jetzt könnt ihr euch auf den Rücken legen und die Augen schließen. Kurze Entspannung. GR009, bitte komme. Over. MB001, hier GR009. Was gibt's denn? Over. GR009, ich befinde mich im Friseurladen. Ich habe einen Zettel gefunden. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich lese dir es vor, ich brauche deine Meinung. MB001, ich bin ganz Ohr. Verbunden durch Asphalt. Geschunden ist dein Wald, zerfranst bis zu den Rändern, doch Europa wird sich ändern. Könnte eine verschlüsselte Botschaft sein. Weiter. Erstanden aus dem Sumpf ist unsere Währung unser Trumpf. Mit Daten und Zahlen kann Europa tüchtig prahlen. Ich habe das Gefühl, GR009, dass es eine politische Botschaft ist, over. War's das? Nein, das geht weiter. Seit die Kanonen schweigen, können Trompeten geigen. Mit dem Ayran-Sextett wird Europa erst komplett. Was hat das mit dem Ayran-Sextett zu tun? Pass mal auf, geht weiter. Wie Eukalyptus-Bonbon, wie Roldeo ohne Silikon, wie stundenlange Parkplatzsuche, weswegen ich Europa oft verfluche. Warum finde ich das plötzlich in dem Friseurladen? Das geht mir auch so mit der Parkplatzsuche. Du hast doch nicht mal Führerschein. GR009. Over. Unterzut. Was ist das? Ein Unterzut haben. Undercut. Unterzut. Was ist denn im Schambereich, oder? Nein. Unterzug. Auf dem Kopf, Unterzug. Mhm. Ungezogen. Unterzug. Und ist das mit Farbe oder? Blond. Blond und welche Länge? Mhm. Oben, ganz lang. Extension. An der Seite, Unterzug. Undercut. Dass ihr euch nur mit euren Haaren beschäftigt, das gibt doch wichtigere Themen. So. Die nächste bitte, Frau Natalia Fuchs. Guten Tag, das bin ich gekommen, Frau Natalia Fuchs. Und Sie sind Herr Roman de Dings, ich kann mir den Namen gar nicht merken. Klabunde. Und ich habe gehört, Sie sind Wundermann. Sie können machen fantastische Sachen mit Körper, mit Geist. Das ist richtig, kommen Sie doch erstmal rein, ja, Frau danke Fuchs. Wir wollen uns hier mal danke hinsetzen. Danke, entschuldigen. Ich bin gekommen von Empfang, ich habe schon Prosecco gehabt. Wir machen ja jetzt hier auch erstmal nur eine Anamnese sozusagen. Wenn wir dann tiefer einsteigen, dann geht das natürlich nicht mehr mit dem Prosecco. Haben Sie denn da ein Problem oder war das rein vergnüglich? Nein, das ist einfach nur, es gab Empfang. Problem habe ich zum Beispiel bei Rauchen. Ich bin e-Zigarettensuchtig. Und das würde ich gern loswerden. Was stört Sie denn an dem E-Zigaretten? Mich stört der Akku. Ist immer leer gleich. Was ist das denn für ein Bild, der Akku ist leer? Ist das vielleicht auch, dass Europas Akku leer ist? Nein, der Europa-Akku ist gar nichts leer, sondern es gibt eine Zukunft für die Europäische Union. Und wir haben immer gesagt, beispielhaft war das Jugoslawien-Gebilde. Eine meiner Träume ist, dass wir das übertragen auf die gesamte Europäische Union. Deshalb würde ich sagen, nicht Akku leer, aber wo kann man die Batterie wieder voll machen? Das ist die Frage. Richtig. Das kann man zum Beispiel hier bei uns. Frau Fuchs? Ja, ich höre. Ihre Batterie ist auch leer, Frau Fuchs? Die ist immer im roten Bereich, würde ich sagen. Das ist wirklich außer Sonntag. Sonntag beim Aufstehen, super gute Stimmung. Ich bin ja verantwortlich für Diversität und Gleichstellung. Ja. Das sind kleine Probleme mit Akku leer, elektronische EU-Zigarette. Nein, ich will auch am Körper was ändern. Ja, das geht natürlich. Das ist einer unserer Ansätze, ja. Und ist das dann mit Geschnipsel? Was gefällt Ihnen an Ihrem Äußeren nicht? Was möchten Sie verbessern? Es gefällt tut mir alles, aber ich will alles noch von allem mehr. Ja. Und größer, schöner, gerundeter. Ja, also mein Hauptgebiet ist ja die Arbeit mit elektronischen Mantras. Und es kommt natürlich sehr darauf an, was wir ändern wollen. Hier in meiner Hand halte ich mein Telefon. Gut, ja. Da schauen Sie bitte intensiv hinein. Gut. Wir begeben uns auf eine kleine Reise in Ihr Wunsch Europa. Aha. Sie hören nur meine Stimme. Hallo? Frau Fuchs, sind Sie bei mir, ja? Ja, gut. Frau Fuchs. Mhm. Und da ist der Lurch zu Hause, der Europa-Lurch. Gut. Und Lurch. Springt quietschvergnügt durch den Bach, den Rauschenden, den mit sehr viel gutem Biowasser, das uns Kraft gibt, dass der Garten Europas üppig wachsen kann. Und er wird zu einem Fluss. Und in den Auen, da kann man Lust wandeln. Da frisst der Storch die Frösche und die Grenzen verschwinden. Ja, die Ländergrenze weg. Eine grenzenlose Auenlandschaft. Fruchtbar. Potent. Potent, gut. Sie entwickeln eine Utopie. Frau Fuchs, ich spüre da ein Drängen und Schwellen. Ja. Möchten Sie vielleicht, dass ich Ihren BH öffne? Denn oftmals rotieren die Gedanken in den Brüsten und wir wollen sie nicht einengen. Wir wollen weiter, wir wollen grenzenlos und auch der BH als Grenze stört. Das ist alter Traum der Feministinnen, verbrennen. Nein, wir wollen ihn nicht gleich verbrennen. Vielleicht können wir ihn später ja nochmal gebrauchen, um vielleicht ein paar Früchte einzusammeln, Pilze. kann ich mich legen auf Moos? Sie legen sich in das Moos und sehen Sie den grenzenlosen Himmel über Europa. Schauen Sie in die Wolkenübersicht. Wolkenformation. Wie viele Länder hat Europa? Europa hat viele Länder. Wie viele Länder, Frau Fuchs? Es gibt Land 1 und es gibt das Land 2. Es gibt auch Land 3. Das kleine Land 4. Das neue Land 5. Das schöne Land 6 und das Land 7 und das fruchtbare Land 8. Sehr gut, Frau Fuchs. Und das fleißige Land 9. Zählen Sie einfach weiter. Und das sympathische Land 10. Wir sehen uns dann bei der Europa-Kabbala-Therapie. Und das Land 11. Und das Land 12. Wieso ist das hier so unaufgeräumt? Ich arbeite. Ja, ich sehe, wie du arbeitest. Warum liegt dieses Foto hier? Also ich meine, bitte. Agenten machen nicht mit Patienten rum. Moment, ich muss was zu Ende löten. Ja, löten. Ich habe auch Gefühle. Gefühle? Ja, ja. Triebe. Trieb auch noch. Ich bin ein Mann. Das kann ich nicht sehen. Also mit deiner Maske, mit deiner Stimme. Weißt du, du läufst ganz Zeit in Kleidern rum. Ich meine, wo sind meine Röcke? In Arbeit. Ich habe einen Verdacht. Die sind zur Schalldämmung in den Lautsprechern verarbeitet. Unser Job ist die Belauschung. Apropos Belauschen. Ich habe ja tatsächlich in dem Wäldchen hinter dem Sanatorium den Schwarzstorch gefunden, wie ich es vermutet habe. Ich habe Beweise. Sendet dieser Schwarzstorch oder was? Nein, nein, das ist ein vom Aussterben bedrohter Vogel. Und ich werde immer melden, wenn ein seltenes Prachtexemplar von Vogel irgendwo in Europa auftaucht, auf Weisung von ganz oben. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ich arbeite für Europa und du arbeitest für mich. Erste Etage rechts. Suggestives Coaching. Behandlung, Wohlstand, Fastfood, alkoholabhängige, übergewichtige. Ziel, Purismus, Konsumptionsreduzierung, Abstinenz. Erste Etage links, gesellschaftlich, hormonell, genetisch irregeleitete Untergewichtige. Anmeldung nicht erforderlich. Aufnahme nach Gewicht. Das Betreten der ersten Etage ist zugelassen nur mit rasierten Unterschenkeln. Grüß Gott, Herr Schweinebraten. Kriegen Sie hier einen Schminkkurs? Nein, nicht Schminkkurs, das habe ich gar nicht nötig. Ich bin für Operation hier. Aber ist das hier der Operationssaal, wo wir sind? Ja, ja, sicher. Da steht OP 1, 2, 3 oder ich weiß nicht. Da komme ich ja genau richtig. Das sieht ja toll aus, Ihr Bein. Aber da sind auch Haarbüschel noch. Naja, das kommt von der unsauberen Klinge. Nein, das... Begleiten Sie mich doch einmal. Herr Schweinebraten, Sie wären jetzt gleich... Roman, sagen Sie, war der Anästhesist schon da? Ist die Aufklärung schon gelaufen? Ja. Sicher? Ja. Weil wenn nicht, dann können wir nicht Vollnarkose Herr machen. Herr Schweinebraten ist aufgeklärt. Das ist meine Narkose. Frau Fuchs, gehen Sie doch mal in den Garten, bitte. Montagearbeiten laufen sehr gut, nur leicht hinter dem Zeitplan. Begründung 1a, Verkabelungsplan fehlerhaft. 1b, unvorhersehbare Aktivitäten behindern die Ausführung der sensiblen Akustikarbeiten. Ursache. Ständig unangekündigte Proben des hauseigenen Iran-Sextets. Herkunft, kein Mitglied des Iran-Sextets ist ein nativer Europäer und versteht Deutsch, Englisch oder Französisch. Sie reden miteinander in einer undefinierbaren Geheimsprache. 1c. Gebäudeplan weicht von tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten ab. Es finden Gebäudeumbauten statt. Akustische Berechnungen lassen auf ein ausgeklügeltes Parallelsystem aus versteckten Gängen schließen, die bis nach Deutschland führen. Alle Parlamentarier begeben sich ins Souterrain. Im Zimmer des Iran-Sextets findet ein Soundcheck statt. Alle Parlamentarier begeben sich ins Souterrain. Im Zimmer des Iran-Sextets findet ein Soundcheck statt. Wir besitzen alle. Paulina, wir schütteln den Kopf von den ganzen Zeiten. Ich bin schon ganz allergisch gegen Kabbalastunden. Komm, lass uns gehen. Wir benutzen Ich bin bereits ganz schön erschlagen von den Zahlen. Europa-Kabbala, das ist ein hartes Brett, so wie im Yoga. Wenn man die Zahlen sich intuitiv reinholt, dass man das danach rauslässt und nicht mehr darüber spricht. Ja, also ich bin geboren in Thessaloniki und ich komme aus einer Zirkusfamilie und wir sind über die ganzen Grenzen gefahren, durch ganz Europa. Und man wusste nie, ob man jetzt auf der einen Seite der Donau ist oder ist man schon in Polen. Man weiß das nie. Lassen Sie uns doch eine Fraktion bilden. Es muss eine universelle Kultur geben in Europa. Wir müssen alle eins sein. Alle essen mit Besteck, eine Sprache, eine Eissorte. Das ist viel einheitlicher. Das ist nicht so kompliziert. Aber kompliziert ist nur für dumme Leute. Es sollte auch nur ein Geschlecht geben, finde ich. Sexit oder was? Zu viele Geschlechter, das ist nicht gut für Europa. Wir brauchen eine Vereinfachung. Die ganzen Schränke sind hier verschlossen. Die Yogamattenschränke. Wenn wir unterschiedliche Schlüssel haben, ein einheitlicher Zentralschlüssel für alle Mattenschränke. Es sind auch in jedem Schrank die gleichen Yogamatten. Das ist nicht so kompliziert, da muss man sich nicht so viel merken. Und es sollte auch nur einer den Schlüssel haben, weil somit weiß jeder, wer den Schlüssel hat. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, wovon wir reden. Ich finde es wichtig, dass man die Kultur der Sprache beibehält. Es ist wichtig, dass wir unser Gehirn anstrengen, so wie wir hier gelernt haben in Kabbala, dass wir uns öffnen mit unseren Gehirnen und alle Sprachen der EU lernen. Also ich arbeite hier als Sekretärin im Parlament und diese ganzen vielen Sprachen, wissen Sie, wie anstrengend das ist? Ich finde, es sollte eine einheitliche Sprache eingeführt werden. Esperanto, das wär's doch. Sagen Sie mir ein Wort für Amor. Frau Nastrodowska hat darüber gar nicht gesprochen in der Kabbala-Stunde. Ja, weil Frau Nastrodowska viel zu viel Intus hatte. Was meinen Sie? Sie hatte Intus? Haben Sie nicht die Fahne gerochen bis in die erste Reihe? Ah, da fällt mir etwas ein. Was machen wir für eine Fahne? Wenn wir machen eine EU-Fahne, wie soll diese Fahne aussehen? Am besten einheitlich, eine Farbe. Und was nehmen wir als Symbol? Vielleicht ein kleines Vorhangeschloss. Ich habe den Schlüssel und... Dass Sie sagen, Sie haben den Schlüssel. Wer glauben Sie, wer Sie sind? Ich bin der spirituelle Leader hier in Europa. Die universelle Macht der Gedanken, der Gefühle und des Ganzheitlichen. Herr Denis Rattenbaum hat eigentlich schon recht. Er ist eine Ratte. Er ist eine Ratte, weil er will mich auch fressen. Meine Fantasie und meine Gedanken und meine Emotionen. Frau Ihutgeburt, Sie kommen am besten mal meine Yogastunde, damit wir an Ihrer Haltung arbeiten können. Die erste Stunde ist natürlich kostenlos bei mir, eine Probestunde. Soll ich irgendwas bezahlen? Wofür? Nach der Probestunde kommt wie immer die Zehnerkarte oder die Mitgliedschaft. Halbjahres- oder Ganzjahresmitgliedschaft. Genug Pause. Wir wollen jetzt wieder hineingehen. Das war interessant. Zu einer weiteren interessanten... Was ist Ihre Lieblingszahl? GR009, GR009, wo bist du denn? Ah, da bist du. MB001. Hier, schau mal in dem Kleiderschrank. Da hinten ist eine falsche Zwischenwand. Dort ist ein Gang. Lass uns den Gang untersuchen. Unglaublich. Ich habe mir die Pläne von dem Sanatorium extra ins Parlamentsbüro schicken lassen. Diese Wand ist nicht auf dem Verzeichnis. Ein bisschen eng, wir müssen uns ducken, komm. Du, hörst du? Ja, was ist das? Das Droska und Schweinebraten. Warum dutzt die den? Nach 3 Tagen dutzen die sich schon. Der wollte doch abreißen. Hör mal. Unterhaltszahlungen leisten für irgendwas, wo ich mich nicht mehr dran erinnere. Und au! Ich hab mir den Kopf gestoßen. Pass auf. Ich kann von mir gleich erzählen. Hör mal, wir sind direkt hier an der Wand. Hast die Ratte gesehen? Das denkst du dir? Ja, aber denke ich. Das habe ich doch überhaupt nicht behauptet. Wann habe ich das gesagt? Da drin, das geht aber richtig ab. Und das unterschreibst du? Ja, du. Siehst du, wie das hier nach Schweiß riecht? Ja, hier riecht es ziemlich muffig. Hier ist seit vielen Jahrzehnten nicht gelüftet worden. Es riecht nach Schweiß und Turnschuhen. Testosteron, Mann. Da kommt jemand anderes. Ich höre Schritte. Aua, aua, aua. Wir müssen das sehr, sehr dringend ans Parlament schicken. Ich werde heute Abend gleich einen Sonderbericht verfassen. Sag's mir nochmal, was passiert und ich zeichne das in meinem Gehirn auf. Die Anstaltsleitung. Frau Professor Dr. Nastrowska. Adriana Nastrowska scheint ein mehr als persönliches Verhältnis zu einem ihrer Patienten, nämlich den EU-Parlamentsabgeordneten Schweinebraten, zu pflegen. Heinrich Schweinebraten. Zweite Etage, plastische Chirurgie, rekonstruktive Mikrochirurgie, Hysterektomie, Adnektomie, Mastektomie, Hydraulik, Sulcus coronariusplastik, Korrektologie, ästhetische und Wiederherstellungschirurgie, Bedingung, Neofeminismus, Neomaskulismus, erforderliche soziologische Quotengestaltung. Das ist total hanebüchen, wie du das reparierst. Du hast ja diesen einen Technikkurs gar nicht mitgemacht. Guck dir mal dieses Mikro hier an. Ich kann das gar nicht richtig sehen, das ist hier. So klein. Ja, warum hast du denn solche das mitgebracht? Das ist mit chinesischen Lötzinn. Es sollten auch europäische Mikrofone geliefert werden. Das ist eigentlich ein Kontaktmikrofon. Es sollten europäische Mikrofone geliefert werden. Kein Wunder, werden. Dass wir nie was verstehen. Keine chinesischen. Ja, das sind die Sparmaßnahmen. Om Shanti, hier ist mein Yoga-Raum. Ich möchte gerne hier etwas üben für mich. Ja, wieso? Das ist kein Yoga-Raum hier. Und wenn Sie mit dem Löten jetzt nicht, wenn es nicht laut ist, dann stört es mich auch nicht. Naja, weil wir reparieren gerade die Anlage. Ja, verstehe ich. Ja, dann mache ich eben eine stille Meditation bis dahin. Bitte nicht so laut. Ich habe hier gerade ein empfindliches Bändchenmikrofon in der Hand, das Hören ich einbauen Sie mal. Will. Hören Sie mal, Sie kennen sich mit Yoga aus? Selbstverständlich. Sind Sie aber auch Parlamentarier? Ich bin reines Yoga, reines Licht. Im Europaparlament? Im Europaparlament. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ihnen Yoga machen wollte? Dann mache ich eine Anleitung. Erstmal noch ein Schräubchen. Naja, was? Sie müssen natürlich, haben Sie eine Yogamatte überhaupt dabei? Nee, ich bin hier Technikerin. Wir können doch mal in den Schränken dort schauen. Da sind bestimmt Yogamatten hier. Ich hole mir jetzt gleich eine Yogamatte. Aber was würden wir denn so machen? Bin ich denn richtig angezogen für die Yogastunde? Ach ja, also wenn Sie sich ausziehen, dann sind Sie auf jeden Fall richtig angezogen. Dann machen Sie mir mal vor. Dann schließen Sie doch mal die Augen. Mhm. Und atmen durch die Nase lang und tief ein. Jetzt mal. Ganz tief. Und was mache ich jetzt? Aber mir ist schon ganz schwindelig. Oder kommen Sie in die Katz-und-Kuh-Stellung. Okay, ich mache jetzt die Musik an. Mm. Hören Sie, das sind die neuesten Werke des Ayran Sextets. Gut, Ayran Sextet, das ist eine sehr schöne Musik. Die entspannt. Computer. Guten Tag, Scheiße. Herr Oiseau. Ich habe natürlich erstmal Oiseau gelesen. Ich habe hier Ihr mitgebracht Rum aus Spanien. Sie mögen Rum. Ich habe verschiedenste und Absinthe von meinen Kollegen. Ich weiß, Sie haben eine kleine Faible für zum Beispiel Spirit. Moment, Entschuldigung. Sie wissen, ich habe einen Faible? Zum Beispiel diese 95%ige Spirit de Robespierre de Paris. Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Hm. Ich weiß nicht, was ist Ihr Problem? Ich kann ihm nicht gut mit Computer und deshalb möchte ich Ihnen sowas anbieten, damit ablenken. Trotzdem, geben Sie mal eine davon rüber. Soll ich aufmachen? Nein. Ich habe einfach eine wahnsinnige Kollektion zu Hause an verschiedenen Spirituosen. Bleiben wir mal beim Wahnsinnig, was Sie gerade sagten. Wo merken Sie das sonst noch? Im Europaparlament ist Wahnsinn an und für sich. Da muss ich Ihnen nicht viel erklären, oder? Haben Sie mal zur Psychohygiene versucht, ein paar Töne zu singen? Politiker singen nicht. Die sprechen. Wenn Sie möchten, dass ich singe, bitte. Ja. Ein Lied für die Schneeflocken. Das kann ich Ihnen vorsingen. Gut. Ich bitte darum. Okay. Flocon Papillon, la Fenêtre, la Fenêtre, Flocon Papillon. Wieso lachen Sie denn jetzt? Es ist schon klar, Ihr Problem ist klar. Sie sind ein Falschsänger. Sie sind ein Falschsänger und es wird eine aufwendige Art Behandlung werden, es tut mir leid. Singen Sie ruhig noch, Sie haben ja Spaß dran trotzdem, ne? Ja, wenn Sie vielleicht noch probieren würden von die spanische Rum. Ja, lassen Sie doch endlich mal diese Flaschen beiseite. Sie sagen, ich sei Falschsänger, Sie haben auch gelacht. Mhm. Meine Computerallergie, ich kann da nichts tun. Ich weiß, ich drücke mich vor diese Sache schon lange. Und ich werde Ihnen jetzt hier auf dem Bildschirm eine besondere visuelle Aufgabe geben. Und zwar ein Puzzle von der Karte von Europa. Und Sie versuchen jetzt mal, ein bisschen runterzukommen, nicht ganz so aufgeregt zu sein und in Ruhe dieses Puzzle zu machen. Ist das die Maus? Das ist die Maus, ja. Was mache ich mit der Maus? Die nehmen Sie ganz lieb in Ihre Hand. Wissen Sie, ich fürchte mich vor Mäusen. Deshalb fängt ja schon da an. Ich weiß, Computer, Maus, da fängt das Problem schon an. Ich kann diese Maus nicht anfassen. Ich habe folgenden Vorschlag. Oui. Ich fasse die Maus an und Sie legen vertrauensvoll Ihre Hand auf meine. Oh. Sie, ich merke, dass Sie Ihre Hand zittert, aber die liegt ja jetzt ganz gut auf meine Hand drauf. Wissen Sie, oui. So, und jetzt... Und schauen Sie, was Sie schon geschafft haben. Sie haben schon das schöne Deutschland aufgebaut. Ja, mit allen Bundesländern. Ist Ihnen das aufgefallen, wie viel Sie schon geschafft haben? Und können Sie denn auch stolz darauf sein? Schaffen Sie das, wenn Sie etwas geschafft haben? Schaffen Sie es, stolz zu sein? Oui. Dann ist gut. Da kommt der Politikerin mir wieder hervor. Dann schauen Sie sich meine dieses... Selbstbewusstsein, das ist gut. Das hat mir jetzt sehr gut getan. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Weil Sie es nicht kontrollieren können. Sie können Ihre Selbstberuhigung nicht kontrollieren. Sie versuchen über Kränkungen und über Schmeicheleien, über falsche Komplimente Menschen auf Ihre Seite zu ziehen. Und das wird auf Dauer so nicht weitergehen. Okay. Ich weiß, dass mit dieser Problematik Sie im Parlament wahrscheinlich im kommenden Jahr irgendwann Ihren Posten verlieren werden. Ja, ich bin schon kurz davor. Und Sie wissen es auch. Ja, Sie wissen es. So viele Tantiemen. Sie wissen es. Klabunde! Ärger bei dir gerade. Bitte nehmen wir ihn doch einfach mit. Ich kann nicht mehr. Bring ihn in die... Du weißt schon, bring ihn nach nebenan, bring ihn in das Kissenzimmer. Penthouse, Belletage der Superlative, Sesam des Glücks, Entrée der Ekstase, Panorama der Euphorie, Optimum der Heilung, Blüte der Schöpfung, Kick für Körper und Geist. Liebe, Leben, Tanzen, Welt. Penthouse rechts, Spiegelkabinett. Empfehlung, Photoshop-Kenntnisse. Penthouse links, Diskothek. Betreten nur nach Gruppengymnastik, genderübergreifend, altersentlastend, zeitlos, ewig. Die Gruppengymnastik unter der Leitung von Professor Dr. Nasdrowska beginnt jetzt. So, Sie haben alle Ihre Gymnastikanzüge bekommen und die stehen Ihnen auch prima. Und jetzt füllen Sie gefälligst die Aufgabe aus, die mit diesen Anzügen verbunden ist. Punkt. Das macht einen schönen Eindruck. So kommen Sie alle zur Ruhe. Wunderbar. Wir gehen heute gymnastisch die Ontogenese durch und versuchen, ein kleines bisschen zu uns zu finden. Und wir beginnen mit einer Eins. Sie brauchen nicht nachsprechen. Sie schweigen. Und zwar bis zum Ende. Wir sind ein Dottersack, eine Amnionhöhle, ein Darmrohr. Eine Einheit mit Gott. Wir denken an den Weltenbaum Sephiroth. Die 10 göttlichen Urpotenzen. Und die werden? 2. Sie schweigen. Herr Rattenbaum, gehen Sie bitte zurück in die Reihe. Danke. 3. Wir hören auf zu atmen. Herr Rattenbaum, bitte gehen Sie zurück. Wir hören auf zu atmen. Mon Dieu, ist das so schwer zu verstehen. Stellen Sie sich jetzt gefälligst wieder auf. Was denken Sie, wer Sie sind? So, Dreieinigkeit, Körper, Seele, Geist. Wir sind Feuer, Wasser, Luft, Erde. Wir sind schon bei der 4. gleich gut. Gleich. Schauen Sie sich doch mal an. Schauen Sie sich doch mal an. Wie sehen Sie denn alle aus? Ja, alle gleich. Es ist ein erbärmlicher Anblick. So, und jetzt konzentrieren Sie sich gefälligst. Alle haben dieselbe Kleidung. So, wir sind bei 5. Und jetzt das rechte Bein anwinkeln. Alle. Das andere Bein auch noch anwinkeln. Nicht schummeln. Und? Wirtschaftsschwung. Wirtschaftsschwung. Wirtschaftsschwung. Wirtschaftsschwung. Nicht schneller werden dabei. Nicht schneller werden. Sie können gerne Ihr Sprüchlein aufsagen. Das stört mich gar nicht. Ja. Geht es noch langsamer? Aber Sie wollen auch noch langsam. Wir erreichen das Universum. Prima, und jetzt alle unter die Dusche. GR 009, ich meine, wo sind die ganzen Leute und wieso packst du jetzt plötzlich? Die Leute sind noch in der Disco, aber ihnen wird eine schöne Überraschung beschert werden. Was für eine Überraschung? Na, mit meinem Zeiss. Feldstecher habe ich ihn entdeckt. Was hast du denn entdeckt? Den seltenen Vogel. Welchen Vogel? Namens Schwarzstorch. Was für ein Schwarzstorch? Ich habe ans EU-Parlament, an die Abteilung für Naturschutz gemorst. Was soll das denn? Meine Aufgabe ist hier erledigt. Ich denke mal, ich kann packen. Das ist dubios. Ich glaube, du redest von einer ganz anderen Sache. Du redest Schwarzstorch und meinst was ganz anderes. Nein. Doch. Ich bin ein ganz normaler Dissmann oder Fissmann. Fissmann, Dissmann, es gibt Verhaltenskodex, die wir als Agenten einzuhalten haben. Du bist ein Mann, dann hast du Hose zu tragen und sollst nicht so fiepsen. In Ungarn stehen wir wieder auf der zweiten Stelle in der Selbstmordrate. Ja, ja, sehr gut. Toll. Wir sind zurückgefallen. Super. Irgendwo weit hinter Finnland. Das sind einfach diese Völker, die hinter der Ural herkommen. Wollen Sie noch einen Drink? Nein, danke, wir Ungarn trinken nichts. Ich habe gerade mit der finnischen Kollegin geredet, Volkstanzgruppe. Ja. Dass wir das mit den Parlamentariern eine Volkstanzgruppe gründen, um auch das Emotionale mehr reinzubringen in Europa. Ja. Vielleicht in unterschiedlichen Trachten, aber trotzdem gemeinsam was findet und sagt, das ist jetzt der europäische Volkstanz. Aber dann ist doch alles total so Mix, Vielfaltigkeit. Strich. Striche habe ich mir so viel Geld verloren. Ich würde sagen, wir nehmen das mit in unsere nächste Sitzung und lassen uns jetzt einfach mal ein bisschen zum Rhythmus der Musik gehen. Oh, mir ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen Körperkontakt. Vielleicht bin ich doch ein bisschen mehr schwanger, als ich dachte. Schwanger? Ja, aber das bleibt unter uns, Paulina. Katzenberger. Hund und Katze. Wir halten zusammen, ne? Jawohl. So, meine lieben Herren vom Iran Sextett, Sie machen mir die Leute hier so ein bisschen zu vogelig. Ich würde gerne mit Ihnen etwas machen, dass das Sextett wieder etwas mehr unison klingt. Und dafür möchte ich mein stärkstes Mittel einsetzen, die Hypnose. Bitte schauen Sie auf mein Handy. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Hallo, guten Tag, Herr Scheingarten. Ich habe gerade mir ist gerade so. Jetzt werden wir wieder. Jawohl, ja. Wieder. Sums. Europa. Ist diese Währung unser Trumpf? Europa. Ich brauche Mineral. Ich bin total besoffen. Es hat einen Grund. Darf ich kurz einmal um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Die schon wieder. Liebe Patienten, liebe wertgeschätzte Europarlamentarier, es hat einen Grund, weshalb ich Sie zu dieser, ja eigentlich irgendwie Zeit, hier jetzt in mein Arbeitszimmer gebeten habe. Bitte setzen Sie sich, machen Sie es halbwegs gemütlich, denn es könnte auch für Sie eine schwierige Nachricht sein. Ja, fass mich immer an. Schweinsbraten, die Finger weg. Ich muss es sagen. Ja, bitteschön, Frau Nastrowska. Ich muss Ihnen sagen, ich, mein Lebenswerk und gleichermaßen Baby, das betrifft Sie alle. Sie jetzt, ich habe eine kleine Delegation zusammengerufen. Ja, wovon reden Sie denn jetzt? Es Kommen wird, Sie zum Punkt. Yes. Roman, hilf du mir. Ich will es eigentlich gar also nicht. Die Situation ist... Ich trinke noch einen Schluck. Oh nee. Die Situation ist die, wir haben einen Fax bekommen, während wir in der Disco waren. Die Klinik liegt leider im Lebensraum des Schwarzstorches. Dieser Schwarzstorch ist ein ganz bösartiges... Und... Widerliches... Ariana... Ja. Sag du, du kannst das besser als ich. Der Schwarzstorch ist unser Freund. Wer ist denn der Schwarzstorch? Ach Gott, es ist einfach so, das Sanatorium wird geschlossen. Und zwar schon in den nächsten 3 Wochen. Oh ja. Also, Sie sind Zeuge eines schwarzen Tages in meinem Leben. Finger weg. Es geht Sie auch eigentlich nichts an, nur ich dachte, Sie sollen sofort wissen, weil... Ich brauche jetzt eine Stütze, Frau. Damit Sie sich darauf einstellen können. Ja, und Herr und Frau Schweinebraten, ja, und ich? Ihre Hormonbehandlung wird selbstverständlich noch fortgesetzt. Sie haben mich operiert, obwohl ich das nicht wollte. Jetzt habe ich diese Riesenbrüste genau. Und weiß überhaupt nicht, wie ich mein Leben damit einrichten soll. Apropos Sie können die Klinik nicht einfach zumachen. Wir sind hier in Europa, da kann ich einfach eine Planierraupe bekommen. Ja, ich will jetzt auch große Brüste haben. Ja, das wird nichts mehr, aber egal. Frau Nastrowie wird lernen, dass ihre Idee von Europa nicht unbedingt an diesen Ort gebunden ist. Es leiden ja wahrscheinlich alle darunter, dass die Klinik geschlossen wird. Ich inzwischen auch, obwohl ich immer gehen wollte. Sie aber jetzt eine plötzlich Petition zu sagen, anreichen. Das ist Feierabend, das kann man nicht verantworten. Eine Petition. Ich möchte mit Ihnen zusammen eine Solidaritätsadresse ans Europäische Parlament schicken. Nicht nur für uns, sondern für Europa und für alle anderen, die so einer Kur bedürfen. Ihre Blutbahnen sind wirklich benebelt. Sie können keine Adresse verschicken. Wenn die uns eine einen Fax schicken, dann können wir ja wohl denen auch einen Fax schicken. Ja. Das würde ich so sehen, ja. Hier kriegt jeder einen Stift in verschiedene Farbe und schreiben wir Petition. Das grenzt an so etwas wie Liebe. Frau Fuchs, wenn Sie mich jetzt vielleicht noch kurz von Ihrer EU-Zigarette einmal ziehen lassen. Und Roman, könntest du mir die Flasche noch mal... Danke. Ja. Oh? Was ist passiert? Wo bin ich hin? Ich bin reingefallen. Hallo? Hört mich jemand? Bin ich total hacke jetzt? Wieso bin ich auf einmal durchsichtig? Löse ich mich auf? Ich bin ein Geist. Ein Geist? In einer nicht normierten Europaflasche? Das soll mein Ende sein? Als Geist in einer Flasche? Wo der Abgrund so nahe ist. Ein Geist in der Flasche. Bericht. Sanatorium Europa. Agenten, Autoren. MB001 Mariola Brilowska. GR009 Günter Resnicek. Sprecher. Pia Düsterhus. Philipp Mummenhoff. Mariola Brilowska. Günter Resnicek. Ludka Dünnebacke. Carla Riveros Eismann. Nikola Doric.